WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, ihr Lieben, heute auf die Sekunde pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Das ist unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Toll, dass wir dann alle nochmal zusammen sind und wie immer freitags eine freie Themennacht, eine offene Runde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht, Doris, 45 Jahre alt. Hallo Doris. Ja, hallo Domian. Hallo Doris. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich rufe an, mein Thema ist, ich wurde am 8. Juni hier in meiner Wohnung vergewaltigt. Am 8. Juni? In deiner eigenen Wohnung? In meiner eigenen Wohnung. Und zwar, es klingt wie ein schlechter Scherz, ist aber so vom Pizzaboten. Vom Pizzaboten? Ja. Beschreib mal, wie ging das vor sich? Ja, also es ist so, also wir bestellen ab und zu beim Pizzaboten. Wer ist wir? Meine Kinder und ich. Ja. Und wie viele Kinder sind das und wie alt sind die? Es sind zwei Kinder und sind beide 11. Ja. Ich bin Mama von Zwillingen. Okay, ja. Und die waren an diesem Samstagabend, Gott sei Dank, muss ich sagen, nicht zu Hause. Mhm. Und der kam völlig unvermittelt ohne Bestellung hier vorbei. Ohne Bestellung? Ohne Bestellung, ja klar. Plötzlich stand er da und Kanntest du den? Hatte der euch vorher schon mal öfters was gebracht? Ja. Ich hätte jetzt aber nicht sagen können, dass es immer der gleiche ist. Mhm. Ja, das meinte ich jetzt, ob du genau diesen Boten, die haben ja meistens viele Boten, ja. Die Bäckereien. Also ich habe aufgrund seiner Erzählung, habe ich das so rauskristallisiert, dass er mich wohl schon öfter besucht hat. Aber als du die Tür aufgemacht hast und er stand davor, hast du ihn nicht sofort erkannt? Nee, nicht wirklich. So, jetzt die Situation. Du machst die Tür auf, da steht der Mann. Da steht der Mann, ja. Der hat und keine Pizza in der Hand. Der hat keine Pizza in der Hand. Was sagt der Mann? Nichts. Nichts? Gar nichts, nee. Kommt einfach nur rein, drückt mich in die Wohnung. Ja, hast du ihn reingelassen überhaupt? Oder ich hatte gar keine andere Chance. Tür aufgemacht, dich reingedrückt? Genau. Und dann sofort ins Wohnzimmer. Also der. Hast du in dem Moment, als er dich reingedrückt hat, nicht schon geschrien? Nee. Warum nicht? Du, ich war so unter Schock. Ja, ja. Ich war wirklich, ich habe gezittert und dann ist der über mich hergefallen und ich habe dann zuerst mal versucht, mich zu wehren. Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus? Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus, ja. Ich habe versucht, mich zu wehren und habe dann zuerst gesagt, hör auf, lass das, ich mag das nicht. Und habe dann bewusst erstmal gesagt, dir ist klar, dass du mich hier gerade vergewaltigst. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, je mehr ich ihm ausgeliefert bin, desto doller wurde er. Mhm. Aber du hast auch in dem Moment immer noch nicht geschrien. Nee. Nein, aus Angst, aus Schock. Ich war wie gelähmt, wirklich wie gelähmt. Also in dem Moment schüttet der Körper ja so viel Adrenalin aus, dass du überhaupt gar keinen Schmerz mehr spürst, weder physisch noch psychisch. Mhm. Du schaltest dann völlig ab. Wie gesagt, ich habe dann erst noch gesagt, hör auf, lass das, ich will das nicht. Und Riss er dir die Kleider vom Leib? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich hatte ein Sommerkleid an, es war heiß an dem Tag und er schob mir das Kleid hoch. Und ich war ihm natürlich körperlich völlig unterlegen. Das ist ein großer athletischer Mann. Ich bin eine Frau von 45 Kilo, also ich hatte gar keine Chance. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, stell dich tot. Mhm. Ja, lass es über dich ergehen. Sag einfach, okay, irgendwann ist immer 5 Minuten später. Ja, und das ist dann in der Tat auch wirklich passiert. Ja. Mhm. Ja, und ich habe dann, war ich dann wieder so klar, dass ich dann gedacht habe, ich muss jetzt, wenn ich jetzt wirklich zur Polizei gehe, so viel Informationen von ihm haben, wie es geht. Mhm. Habe ihn dann gefragt, sag mal, wie heißt du eigentlich und hast du Familie? Er sagte mir dann auch seinen Namen und sagte, er sei verheiratet und hätte eine 16-jährige Tochter. In der Tat, das konntest du noch fragen, nachdem das passiert. Das konnte ich noch fragen in dem Moment, ja. Also da war ich dann wieder so bei Sinn, dass ich das dann wieder auf die Reihe gekriegt habe. Also du hast fast ein normales Gespräch mit ihm geführt. Ich habe dann wieder fast ein normales Gespräch mit ihm geführt. abgesehen von dem Akt der Vergewaltigung, der ja, natürlich genau. ein hochgewalttätiger Akt ist, ja. war er zudem auch noch gewalttätig? Hat er dich gewürgt, geschlagen? Nein, das hat er nicht. Nachdem du dich totgestellt hast, oder hat er agiert? Hat er agiert, ja. Mhm, ja. Und ja, ich hat dann hinterher dann nur gesagt, nachdem ich ihn dann, wie gesagt, nach einigen Informationen gefragt hatte, hatte er dann auch noch gesagt, du, ich stand gestern schon vor deiner Haustür und habe auf dich gewartet. Mhm. Da dachte ich, jetzt sorgt er mich auch noch. War das denn, am Anfang war dir das ja nicht so ganz klar, dass das der Pizzabote ist? Nee. War dir das dann klar, dass das... Das war mir dann klar, ja. Mhm. Mhm. Das war mir dann klar. Also er kam mir dann irgendwie bekannt vor und... Was hat er noch Wichtiges gesagt in dem Moment? Er sagte dann nur, du hast schon lange nichts mehr bei uns bestellt. Mhm. Und das stimmt auch. Ich war ein knappes halbes Jahr in einer stationären Reha. Ich bin essgestört. Mhm. Und deswegen war ich so lange in der Therapie gewesen. Und das ist auch der Grund, dass ich ab und zu den Pizzaservice rufen muss, weil ich dann einfach, wenn ich einen akuten Essstörungsschub habe, nicht in der Lage bin, Lebensmittel anzufassen. Verstehe. Mhm. Das heißt also, ich kann kein Brot schmieren, ich kann meine Kinder nicht versorgen, ich ja. kann einfach nichts anfassen. Deswegen bin ich halt ab und zu darauf angewiesen. Mhm. Wie lange ungefähr, wenn du das noch erinnern kannst, weil das eine Ausnahmesituation war, war der dann noch bei dir danach? Also ich weiß, er ist noch ins Bad gegangen und hat sich noch gewaschen und sagte dann nur, sag bloß nicht bei mir im Geschäft Bescheid. Und ist er dann danach gegangen? Und danach ist er gegangen, ja. Also alles, was ich dann noch weiß, ich habe meine beste Freundin angerufen. Die hat gesagt, du, wir müssen sofort zur Polizei. Mhm. Wir müssen den Kerl anzeigen, ich komme zu dir rüber. Und ich habe gesagt, nee, also alles, was ich jetzt muss, ist erstmal lange duschen. Mhm. Und ich habe ihn auch wirklich, was wirklich keiner verstehen kann, außer dem Frauennotruf, die ich dann eingeschaltet habe, kann keiner verstehen, dass ich die Polizei nicht eingeschaltet habe. Warum hast du die Polizei nicht eingeschaltet? Ich habe Angst. Vor was? Ich habe Angst, dass wenn er erfährt, dass ich ihn angezeigt habe, dass der mit einem ganzen Trupp hier steht. Er ist Südländer und sagte mir noch, er hätte viele Bekannte und Freunde bei mir in der Umgebung. Ich kann das jetzt nicht bewerten, ob das eine Drohung gewesen ist oder ob er das einfach so gesagt hat. Ich habe einfach Angst, dass er da mit einem ganzen Trupp hier bei mir steht. Und ich meine, ich habe zwei kleine Kinder. Man darf sich natürlich, finde ich, letztendlich von so etwas nicht einschüchtern lassen. Gut wäre natürlich gewesen, wenn du sofort in eine gynäkologische Klinik oder in eine Rechtsmedizin gefahren wärst, damit die Spuren sichern können. Ja, nur dazu war ich wirklich sehr in so einem Schockzustand. Also weil das ist eigentlich das Wichtigste, was Frauen in der Situation machen sollten. Sofort zur Spurensicherung. Und wenn man zur Rechtsmedizin zum Beispiel geht, wird alles genauestens dokumentiert. Aber die Frauen entscheiden, ob eine Anzeige gemacht wird oder nicht. Das heißt also, man ist da nicht in der Anzeigenfalle. Die Frau kann das selbst entscheiden, aber man hat schon mal alles dokumentiert. Wenn man sich 5, 6, 7 Wochen später entscheidet, ist alles schwarz auf weiß da. Mhm. Also was ich hab dieses Kleid, das ich damals anhatte, das habe ich noch hier in der Plastiktüte. Das ist schon mal gut. Also ich habe es nicht gewaschen. Mhm. Ich bin ja sowieso wegen dieser Essstörung in psychotherapeutischer Betreuung und dann dazu noch bei dem Frauennotruf. Die haben gesagt, okay, es verjährt nicht. Ja? Also wenn sie sich da in 2, 3 Monaten dazu entscheiden, dennoch, ist das Doris, okay. Würde ich dir wirklich dringend raten, Kontakt zu deinem, ich weiß nicht, wohnst du in einer größeren Stadt? Mhm. Ja, ja. Zu dem Rechtsmedizinischen Institut deiner Stadt Kontakt aufzunehmen. Dort gibt es normale Sprechstunden und dann gehst du mit deinem Kleid hin und erzählst alles doch, damit alles, was irgendwie noch an Beweismaterial da ist, wissenschaftlich und korrekt dokumentiert wird. So, und dann danach rate ich dir dringend, vielleicht doch nochmal dich mit einer Frauenberatung in Verbindung zu setzen, um darüber nochmal zu sprechen, ob und wann du das machen willst oder könntest. Ja, gut. Also mit dem Frauennotruf bin ich sowieso ständig in Kontakt. Mhm. Also ich muss sagen, was die leisten, ist grandios. Mhm. Also die lassen mich überhaupt nicht aus den Augen. Mhm. Also wenn ich mich da nicht melde, dann rufen die mich an. Mhm. Sehr gut. Es war auch wirklich die ersten 8 bis 10 Tage nach der Tat, war es wirklich so, dass ich da immer noch in dieser totalen Schockstarr war. Weißt du, was mich wundert? Was du sprichst so vital und so fast aufgeräumt oder fröhlich. Wie ist das möglich nach dieser Tat, die mal nun gar nicht so lange zurückliegt? Ja, also wie gesagt, ich habe ja durch die Essstörung viele Monate Therapie hinter mir und weiß, wie ich damit umgehen kann. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass ich das verdränge, mhm. sondern ich, ja, also wenn ich über Tag daran denke, weiß ich, wie ich mich ablenken kann. Mhm. Schlimm sind manche Nächte. Mhm. Also ich höre es, ich sag mal 2-3 Mal die Woche, höre ich es nachts wirklich für mich real klingeln. Ja, das glaube ich. Du hast doch wahrscheinlich auch große Angst, durch das Treppenhaus zu gehen, die Tür aufzumachen, wenn es klingelt, ja. auf der Straße dich vielleicht abends allein zu bewegen. Ja, also das geht im Moment noch gar nicht. Mhm. Ich muss auch sagen, wenn ich Besuch bekomme oder erwarte, dann sage ich immer, wenn ihr vor der Haustür steht, ruft mich bitte an mhm. und sagt, mhm. ich stehe jetzt mhm. unten und mhm. klingel jetzt gleich. Mhm. Ja, genau, so muss man und das dann sage ich immer, guckt nach rechts und nach links, nach vorne und nach hinten und guckt, ob ihr wirklich alleine seid. Ja. Und also das mache ich noch. Hat dieser Mann ein Kondom benutzt? Nein. Mhm. Nein, ich habe auch seither von ihm nichts mehr gesehen und nichts mehr gehört. Mhm. Er hat sich noch da bei mir entschuldigt und sagt, ich habe heute Mittag 3 Bier getrunken, war aber mit dem Auto da. Und ich habe auch keinen Alkohol gerochen. Du hast aber nicht hinterher aus dem Fenster geschaut, ob du eine Autonummer vielleicht sehen kannst? Nein. Nein, das nicht. Nein, also dazu, wie gesagt, also ich war hinterher. Aber du würdest den Mann natürlich sofort wiedererkennen. Jetzt würde ich ihn wiedererkennen. Ja. Auf alle Fälle. Also Doris, sichere alle Spuren, die du noch hast. Ja, das habe ich gemacht, ja. Nein, ich meine, geh in die Rechtsmedizin, damit das dokumentiert wird. Das halte ich für wirklich sehr, sehr notwendig. Ob und wann du den Schritt der Anzeige machst, das musst du dann mit dir, mit deinen dich beratenden Leuten abklären. Ich habe natürlich hohen Respekt vor deinen Ängsten, das ist völlig klar. Grundsätzlich, von außen, objektiv gesehen, finde ich natürlich eine Anzeige und eine Strafverfolgung ausgesprochen notwendig. Wenn er es einmal tut, macht das auch immer wieder mit anderen Frauen. Das ist es. Das ist der Punkt. Das ist eigentlich so der einzige Grund, warum ich sage, ich müsste es eigentlich zur Anzeige bringen, um einfach andere zu schützen. Nur im Moment muss ich einfach gucken, dass ich mich schütze und dass ich vor allem meine Kinder schütze. Genau, das muss alles bedacht werden. Und du musst auch deine Stabilität haben dafür. Deswegen, wenn die Beweise gesichert sind, dann kannst du das auch noch in 8 Wochen machen oder wann auch immer. Mhm. Liebe Doris, das tut mir wirklich sehr leid, was dir da passiert ist. Das ist ja der Horror. Das ist der absolute Horror. Ja, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Man bestellt sich da einfach einen Salat oder eine Pizza oder ja, du hast es ja nicht mehr bestellt. Nee, aber vorher ja. Ja, ja, natürlich vorher. Mhm. Da hat er das offensichtlich, also er wusste so viel über mich, ja, mhm. das musste er wirklich ganz subtil in so einem Smalltalk von mir erfahren haben. Mhm. Ist diese Pizzabäckerei in der unmittelbaren Nähe von dir? Gehst du da schon mal dran vorbei? Nee, dran vorbei gehe ich nicht. Nee, das nicht. Mhm. Mhm. Ja. Liebe Doris, du bist in psychologischer Betreuung, hast du gerade gesagt. Ja, ja, genau. Und du bist in Kontakt auch mit den Frauen vom Notruftelefon. Das da heißt, bin ich in Kontakt, ja. Ein Gespräch mit meiner Psychologin ist nicht nötig. Nee, denke ich nicht. Dann also, wie gesagt, bist du gut versorgt. Ja, ich bin im Moment gut versorgt. Der Frauennotruf lässt mich nicht aus den Augen. Ja, gut. Dann überleg mal alles und Stichwort Rechtsmedizin, das finde ich sehr wichtig, dass du das machen solltest. Das stimmt natürlich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ich hab das nämlich hier in der Sendung auch mal gesagt. Ich hatte ein Treffen mit dem Chef der Kölner Rechtsmedizin, dem leitenden Professor. Und der hat mir diesen Tipp gegeben, dass ich den auch weitergebe hier an mein Publikum, dass die Frauen dorthin kommen sollen. Weil das wirklich die ausgewiesenen Fachleute für Spurensicherung und dergleichen sind. Und er sagte nochmal, die Frauen brauchen keine Angst zu haben, dass wir eigeninitiativ Anzeige erstatten. Das machen wir nicht. Wir nehmen alles auf, wir legen eine Akte an und die Akte kommt erstmal in den Schrank. Und wenn die Frauen sagen, wir wollen Anzeige erstatten, dann kommt sie wieder aus dem Schrank. Genau. Und dann hast du alles bestens wirklich dokumentiert, wie man das nur tun sollte. Ja, also wie gesagt, das Kleid ist noch nicht gewaschen, es liegt in der Plastiktüte, so im Schrank versteckt, dass die Kinder da nicht rankommen. Ja, das ist gut. Liebe Doris, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön, und, danke für dein Ohr. Sehr gerne, alles Gute. Dankeschön, tschüss. Schöne Sommertage, ne? Dankeschön, tschüss. Also tschüss. An dieser Stelle sage ich euch, wie lange unsere Sommerpause dauert, nämlich bis zum 30. August. Und das ist ein Freitag. Und die erste Sendung findet dann wieder statt in der Nacht vom 2. auf 3. September. Also bis zum 30. August und erste Sendung in der Nacht vom 2. auf 3. September. Jetzt geht's weiter mit Thomas und Thomas ist 41. Guten Morgen, Thomas. Guten Morgen, Domian. Hallo Thomas, um was geht's bei dir? Ja, ich bin leider einer von den Patienten, die Parkinson krank sind. Wie lange schon? Ja, seit 1,5 Jahren jetzt circa. Wie hat das angefangen? Durch ein ganz leichtes Zittern. Ich habe vorher, muss ich dazu sagen, in Schicht gearbeitet. Mhm. Und dann ist es mein Arbeitgeber aufgefallen, dass ich am Zittern bin. Wo? An den Händen? An den Händen, genau. Ich habe den Akkord, den wir da machen mussten, auch nicht mehr so geschafft. Zwischendurch immer Fehler reingehauen und so. Und ich habe gedacht, das wäre ein ganz einfaches Zittern durch Nervosität oder die Fehler, die man so generell macht und so. Ist aber nicht besser geworden. Im Gegenteil, ist es sogar schlimmer geworden. Mhm. Ja, dann hat er gesagt, geh mal zum Arzt, lass dich mal untersuchen. Er vermutet, dass es Parkinson ist. Ich dachte, kann es nicht sein. Ich bin auch gerade mal erst 41 oder war ich gerade noch 40. Und ja gut, habe ich gesagt, gehe ich dann mal zum Arzt. Am Anfang war ich auch dann ziemlich oft krank. Dann war da ein bisschen geschimpft, weil ich so oft krank war. Weil ist klar, in normalen Betrieben, wenn man da mehrmals hintereinander krank ist, das sehen die Chefs ja nicht so gerne. Ja, und dann habe ich aber mit ihm unterhalten und der sagte dann, wenn der Verdacht auf Parkinson ist, dann ist es vielleicht besser, dass wir sie kündigen. Ja, dann ist erstmal natürlich, wo ich durch sämtliche Kliniken war, erstmal eine Welt zusammengebrochen für mich, wo die das dann festgestellt haben, dass ich dann Parkinson habe. Das wurde dann festgestellt und das war ein Schock für dich. Das war definitiv ein Schock für mich. Also damit wusste ich erstmal gar nicht umzugehen, weil ich kannte die Krankheit ja vorher noch gar nicht, noch nie was drüber gehört. Überlegt, wo die eventuell auch herkommen könnte, weil das ja auch vererbbar ist, in der Familie rundgefragt und hat, so. Hat man dir, als die Diagnose gesagt wurde, auch ein wenig erzählt und erklärt zu dieser Erkrankung? Am Anfang nicht, aber nach und nach wurde mir das dann bewusst und dann hat man mir auch mehr von den Ärzten haben mir dann erzählt, was alles auf mich drauf zukommt, weil das ja in mehreren Statuten sind und das wird dann immer schwieriger, das Leben für mich. Momentan bin ich noch so in gutem Zustand. Ich habe das Zittern zwar, das fällt auch ziemlich auf beim Einkaufen und auch wegen der Sprache, hört man ja auch, denke ich. Und es wird nach und nach immer schlimmer, also es wird nie besser. War das mit der Sprache am Anfang auch schon so, dass es da so Holprigkeiten gab? Nee, das ist erst später vorgekommen. Ich habe auch teilweise eine feuchte Aussprache und wenn ich am Gehen bin, dann muss ich meine linken Hand immer anwinkeln, weil ich die nie richtig wie beim Gehen, wie man normal geht, wenn man die beiden Hände links nach rechts bewegt. Das kann ich natürlich leider nicht, weil mein Arm dann in dem Moment leider steif ist. Vor was hast du am meisten Angst, was auf dich zukommen könnte bei dieser Erkrankung? Also die meiste Angst habe ich, dass ich irgendwann früher später im Rollstuhl sitze und gar nichts mehr, dass ich total geistig dann nichts mehr machen kann. Also körperlich nichts mehr machen kann. Richtig, davor habe ich am meisten Angst, weil ich da wüsste ich nicht, wie ich mit am meisten umgehen sollte. Erzähl doch nochmal von deiner Arbeit. Hat man dir wirklich es gekündigt, weil du diese Erkrankung hast? Also der hat mich nicht im Endeffekt rausgeschmissen oder wir sind in Streit auseinandergegangen. Nein, wir haben einfach gesagt, es ist vielleicht für mich besser. Es war damals ein anderer Betreuer da, der hat das Ganze mitgekommen, der hat mich dann betreut. Da fing das auch an mit Betreuung und so. Und der hat gesagt, ein Stabhochspringer kann nur so hochspringen, wie weit er kommt. Betreuer von wem jetzt? Von der? Ja, von der Caritas-Werkstätten einer. Also. Und der hat gesagt, ein Stabhochspringer kann nur so weit kommen, wie er hochspringen kann. Und ich hätte mein Limit in diesem Fall erreicht. Und ich kann leider nicht mehr weitermachen. Das heißt im Klartext, du bist aus dem Job rausgegangen, hast selbst gekündigt oder wie kann ich es mir vorstellen? Ich habe noch eine Abfindung gekriegt, war so ein kleiner Mittelbetrieb, war jetzt nicht so eine relativ große Firma, aber ich habe doch schon meine 17 Jahre da gearbeitet und mich eigentlich in der Regel doch wohlgefühlt in der Firma, weil man nach 17 Jahren, da vermisst man dann auch irgendwie, wenn man da entlassen wird. Also du bist raus aus dem Job und bist jetzt Frührentner? Richtig, genau. Ja. Und wie lebst du? Hast du eine Freundin an meiner Seite. Ich war, bevor es angefangen hat mit dem Parkinson, da war ich noch Single, habe aber mittlerweile eine Freundin an meiner Seite. Und ach, die hast du kennengelernt, nachdem die Erkrankung ausgebrochen war? Richtig, wie, genau. Wie hat denn deine Freundin reagiert, dass du gesagt hast, ich habe diese, das ist ja nun eine sehr schwere Erkrankung. Also ich muss dazu sagen, ich habe ja zwischendurch auch noch Dates gehabt. Also ich habe Dates gehabt, wo die gesagt haben, mit dieser Krankheit kommen wir nicht klar und sowas alle. Und ich habe nie gedacht, dass ich wirklich so eine finde, die wirklich damit umgehen kann. Und das kann sie jetzt? Das kann sie. Also da muss ich wirklich sagen, da habe ich echt ein großes Glücksfall ist das. Definitiv. Ja, wir wollen ja auch nächstes Jahr heiraten. Guck und sowas an. Alle. Wie wirst du jetzt behandelt? Was kann man therapeutisch machen? Ja, also ich muss nochmal in eine Spezialklinik nach Hamburg oder nach Bremen. Da sind so Spezialisten, die stellen mich nochmal komplett auf Medikamente um. Ich nehme jetzt zwar auch Medikamente, morgens, mittags, abends muss ich Medikamente einnehmen. Ich habe auch einen Medikamentendienst, der kontrolliert dann immer, ob ich dann die auch wirklich einnehme. Also das sind wahrscheinlich dann auch ziemliche Hammertabletten, ne? Ja, das sind also die, wenn ich stark am Zittern bin und die dann einnehme, dann und ich meine Füße verrenke oder meine Arme verrenke, die helfen dann auch dementsprechend. Das heißt, diese Tabletten dämpfen wahrscheinlich die Symptome. Sie können nichts Heilendes bewirken. Richtig. Also mein Parkinson, das werde ich mein Leben lang haben. Früher oder später wird es muss ich damit rechnen, dass es leider Gottes schlimmer wird. Und wie soll ich sagen, ja, es ist halt dann noch schwierige Situation, wie ich jetzt lebe. Ja. Jetzt bist du 41, das ist ja noch kein Alter, und bist so aus deinem ganz normalen Leben, Berufsleben, komplett rausgehauen worden. Richtig, bist Frührentner, ganz genau. Hast eine sehr schwere Erkrankung mit der großen Sorge, dass es sich noch verschlimmern könnte. Wie gehst du da so seelisch, psychisch mit um? Also am Anfang war es ganz schwer. Ich habe viel geheult, Wasser gelassen, sag ich jetzt mal. Und habe auch Gespräche gesucht mit Psychologen, und dass ich das besser verarbeiten kann. Mittlerweile sage ich mir jetzt, ich koste jede Kleinigkeit aus, die ich machen kann. Und gehe meine Hobbys nach. Ich mache auch DJ im Internetradio. Habe noch ein bisschen mit Modellautos nebenbei zu tun. Und ich mache das alles, was ich in den letzten Jahren, wo ich gesund habe, was ich nicht geschafft habe, was ich verpasst habe, das hole ich jetzt alle nach. Kann das sein, dass dieser Schock der Erkrankung dich dazu geführt hat, dass du bewusster lebst? Ja, definitiv. Ja. Also ich habe vorher ganz einfach gelebt, ich habe nicht viel gemacht, ich habe immer nur einseitig gelebt und jetzt wird mir das Leben erst bewusst und ich gehe auch wieder arbeiten seit einem Jahr, seit 1.1. Du gehst wieder arbeiten? Ja, ich gehe wieder arbeiten. Aber du hast gerade gesagt, du bist Frührentner. Ja, ich muss dazu sagen, ich gehe bei der Caritas arbeiten. Ach so. Also nicht in normalen Betrieb. Also eine Art ehrenamtliche Tätigkeit, oder? Ja, also ich kriege dafür kein Geld, beziehungsweise das geht alle auf die Rente drauf und dann kriege ich später eine etwas höhere Rente. Die haben aber jetzt gemerkt, wo man vielleicht ehrlich sagen müssen, früher darüber nachdenken müssen, dass ich in 3 Stunden, also es gibt mehrere Bereiche, es gibt einen Zuverdienst bei uns, also die arbeiten nur 3 Stunden. Ja, gut, das musst du gar nicht so genau erklären, aber ich merke schon, dass das auch wahrscheinlich für dich wichtig ist, so eine Säule zu haben. Was machst du denn dabei bei der Caritas? Also ich verpacke Sachen, so wie Kunststoffe, Salatschleudern und sowas, das wird dann verpackt oder zusammengebaut. Salatschleudern, was ist denn das? Ja, Salatschleudern, dann tut man Salat rein und dann dreht man dann den Deckel, dann ist der Salat trocken. Also wenn du jetzt Achso, das nennt man Salatschleuder. Richtig, zum Beispiel. Für Emsau und sowas in der Richtung. Also ich merke schon, das ist ein schlimmer Schock für dein Leben gewesen, aber du hast dich damit arrangiert jetzt. Richtig, es war ein langer Weg, bis ich jetzt hier, wo ich sagen bin, ein langer Weg, bis ich den Weg gefunden habe, wo ich wirklich sagen kann, jetzt kann ich weiterleben. Es war noch schwer. Ja. Aber ich hab's nun mal, aber deswegen stecke ich den Kopf nicht in den Sand, deswegen sage ich auch. Genau die richtige Einstellung. Richtig, deswegen sage ich auch zu vielen Leuten, die vielleicht selber so ein Schicksal erleben, nicht einfach den Kopf in den Sand stecken, weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, insofern bin ich ja dankbar, dass du angerufen hast, dass du so einen Satz vielleicht für potenziell betroffene Menschen sagen kannst. Thomas, dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass die Krankheit sehr langsam nur fortschreitet. Sehr, sehr, sehr, sehr, sehr langsam. Ja. Und dass du weiterhin so dein frohes Gemüt behältst und das Leben so von dieser Seite sehen kannst, wie du es gerade geschildert hast. Ja, dann bedanke ich mich für deinen Anruf und dann wollte ich dir nochmal nachfragen, ja, ich weiß, dass du es eigentlich nicht machst, ob ich eine Autogrammkarte von dir kriegen könnte. Na klar, wir rufen dich gleich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar, weiß ich Bescheid. Lieber Thomas, viel Glück und alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und schon geht's weiter mit Beate. Beate ist 50. Guten Morgen, Beate. Ja, hallo, Domian. Hallo, Beate. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Weswegen rufst du an, Beate? Ich leide an einem intraanalen Ekzem. Das ist ein Ekzem, was ich im After habe. Im After? Im After. Und jeder Stuhlgang, den ich habe, verursacht immense und fürchterliche Schmerzen. Also ist das im Enddarm? Ja. Im Enddarm, also ist ein Ekzem entstanden. Wie weiß man, wie groß dieses Ekzem ist? Es ist gespiegelt worden, das weiß ich jetzt nicht, wie groß es ist, aber es ist halt im Darm und verursacht halt fürchterliche Schmerzen. Also beim Stuhlgang besonders? Merkst du es sonst auch so, wenn du... Ja, also es ist so, dass ich ja dann, dass ich noch zusätzlich eine Durchfallerkrankung habe und es ist diese Krankheit dadurch noch natürlich noch schlimmer wird. Das glaube ich. Dann ist ja der Darm ja noch mehr gereizt und wahrscheinlich genau. Das Ekzem auch mehr gereizt. Genau. Aber kann man das kommt mir jetzt gleich sofort in den Kopf, kann man das nicht wegoperieren? Nein, das ist nicht, das kann man nicht operieren. Warum nicht? Geht nicht, ich weiß es nicht, ich war bei vielen Ärzten, man kann es nur mit Cremen und Salben. Du warst bei einem Proktologen, also einem... Ja, also ich war schon beim Gastroenterologen, ich war schon beim Proktologen. Und Darmspiegelung, Enddarmuntersuchung, alles gemacht? Alles schon gemacht. Und die sagen, das ist nicht operabel? Nee, man kann da nichts machen. Das ist wahrscheinlich ein ganz ausgefallenes Ekzem. Normalerweise kann man das, soweit ich informiert bin. Ja, es ist halt so, dadurch, dass der Stuhlgang halt durchgeht, reißt dieses Ekzem jedes Mal auf und... Blutet das dann? Ja, auch ab und zu. Also wenn es ganz schlimm ist, es gibt so Phasen, ich habe es jetzt seit circa knapp einem halben Jahr, wenn es ganz schlimm ist, dann blutet es auch und dann verursacht es halt Dauerschmerzen. Wenn die sagen, man kann das hier operieren, dann sollen angeblich nur Salben helfen? Ja, das ist das Einzige, was man machen kann. Mehr gibt's nicht. Ich habe auch schon einen Proktolog gehabt, der zu mir gesagt hat, irgendwie, ja, dann haben sie halt keinen Stuhlgang, dann haben sie ja auch keine Schmerzen. Was ist denn das für ein alberner Ausdruck? Ja. Wenn du ganz still liegst und du nicht zur Toilette gehst und gehen musst, geht's denn dann? Es ist so, dass wenn der Stuhlgang schon ein paar Stunden zurückliegt, dass dann der Schmerz, also der ist natürlich da, aber er dämpft sich dann dadurch, dann durch die Tabletten, wo ich nehme und durch die Salbe, aber der Schmerz ist generell immer da. Kommst du denn, wenn das im Darm drin liegt, kommst du denn mit der Salbe überhaupt genau an die Stelle? Ja, ich weiß es auch nicht. Es gibt natürlich Salben, die da so, einen Aufsatz haben, wo man es ein bisschen halt irgendwie... ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll. Es gibt so Salben, auch mit so kleinen Tübchen, so langgezogen, wo man das vielleicht genau, wo man das halt so einführen kann Und dann etwas genau, wie Salbe da besser halt reinbekommt. Und du hast so, ich kann das ja eigentlich immer noch nicht so richtig glauben, aber du warst nun bei vielen Leuten. Du hast wirklich das Gefühl, dass genügend Fachleute sich das angeguckt haben und das wirklich stimmt, dass man das nicht operieren kann. Ja. Ja, das heißt, du musst einfach damit leben. Ja. Es ist jeden Tag ein Horror. Also, wie gesagt, wenn ich morgens aufstehe, ist es das Erste, dass ich dann den Stuhlgang habe und dann ist während dem Stuhlgang sind diese fürchterlichen Schmerzen, also das kann man nicht beschreiben und danach natürlich dann auch noch. Du hast es gerade erwähnt, wie lange insgesamt hast du es jetzt schon? Also das Ekzem habe ich schon seit 2,5 Jahren, allerdings hatte ich das nicht so akut, dass das jeden Tag so schlimm war. Es kam so in Schüben. Aber seit circa knapp einem halben Jahr habe ich jetzt auch noch diesen extremen Durchfall und dadurch hat sich das natürlich alles noch verschlimmert. Aber der Durchfall muss doch eine Ursache haben. Ja, das haben sie auch noch nicht rausgefunden, woher das kommt. Da war ich jetzt auch schon bei vielen Ärzten und ich bin auch beim Internisten und eigentlich bin ich bei jedem Arzt, wo man sein kann. Und vielleicht hängt das ja auch irgendwie zusammen. Da müsste ein guter Diagnostiker ran, der wirklich alles so im Blick hat und das genau anschaut, denn irgendeine Ursache hat es. Ja. Die Durchfallerkrankung hat eine Ursache. Ja, aber bislang hat man es noch nicht gefunden, woher es kommt. Kommst du aus dem Süddeutschen? Ja. Ja. Wir wollen mal gucken, Beate, vielleicht haben wir für dich irgendeinen guten Kliniktipp oder irgendwas. Ja, oder irgendjemand, wo vielleicht die Krankheit selber hat und weiß, wie man mir da helfen kann. Ja, denn so schnell wollen wir nicht aufgeben und sagen, damit muss man sich jetzt abfinden. Wer weiß, vielleicht kriegen wir den einen oder anderen guten Tipp auch noch von unseren Zuschauern und Zuhörern. Verbleiben wir mal so, Beate. In der Sommerpause sammeln wir jetzt einiges. Das kann ein bisschen dauern, bis du es dann bekommst. Wir sammeln es. Und wir rufen dich jetzt sowieso nochmal zurück und gucken mal nach, ob wir spontan noch was für dich finden. Okay, ja, alles liebe Beate. Alles Gute wünsche ich dir und hoffentlich können wir dir oder die Zuschauer, Zuhörer ein bisschen weiterhelfen. Ja, das wäre schön. Alles Gute. Du legst auf, wir melden uns. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 31 und 30 Sekunden haben wir. Und hier ist Alexandra. Alexandra ist 33. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Alexandra. Hi. Weswegen rufst du an? Ich habe eine Psychose. Seit wann? Seit 6 Jahren. Jetzt erklär mal jemanden, der davon noch nie was gehört hat. Was ist eine Psychose? Oh. Ja, Wahrnehmungsstörung ist verändert. Was heißt das konkret? Also bei mir ist das, ich höre Stimmen. Du hörst so im Kopf Stimmen? Nee, nicht im Kopf, im Raum. Ach du, also das ist so real für dich, als würden die Stimmen im Raum sprechen. Ja, sogar wenn ich schlafe, sind die bei mir unterm Kissen und sprechen. Wenn ich bade, sind die in der Badewanne. Sind das männliche oder weibliche Stimmen? Beides, sogar Kinder sind da mit bei. Sprechen die gleichzeitig oder einzeln? Manchmal auch durcheinander. Und in der Regel, was sagen die? Ja, die unterhalten sich, wer wen liebt. Wer? Ich muss das mal kurz erklären. Da ist einer dabei, der hört sich an wie mein Ex-Freund. Und der war auch ziemlich brutal und ziemlich krass drauf, ein Bodybuilder. Und der wird von ein paar von den Männern, die dabei sind bei den Stimmen, unterdrückt und immer erpresst. Und der soll sagen, wer mich liebt. Der wüsste, wer für mich bestimmt ist. Also es geht immer, wenn die Stimmen sprechen, um dich. Ja. Oder sprechen die auch mal was völlig Losgelöstes von dir? Die sprechen eigentlich immer nur böse über mich, abfällig und gemein. Und sprechen die dich auch direkt an? Nee, das nicht. Also die sagen nicht, Alexander, geh mal zum Fenster und das nicht. Das machen die nicht. Ja. Nee, das nicht. Wann hast du diese Stimmen zum allerersten Mal gehört? In welcher Situation? Ja, da war mit meinem Ex-Freund aus. Das war kurz danach, so ein halbes Jahr danach. Aber ich meine, seitdem ich 14 bin, nehme ich Drogen, aber nicht mehr viel. Also ich bin jetzt in einer Betreuung und da bin ich jetzt aufs Kiffen beschränkt. Moment mal, über das vertiefen. Wenn man zum allerersten Mal, wenn man keine Ahnung von Psychosen und dergleichen hat, so Stimmen hört, dann muss man doch Angst haben. Hatte ich auch. Total ich Angst. Mich auch umbringen. Man muss Angst haben, man dreht durch, oder ist es schön? Da bin ich auch. Mhm. Bin ich auch. Ich habe meine ganze Wohnung komplett auseinandergenommen. Ich habe eine Schallplattensammlung gehabt von 1000 Schallplatten. Ich habe früher aufgelegt, die habe ich alle kaputt gemacht. Wie hast du dir denn diese Stimmen, als du noch nicht wusstest, dass es eine Erkrankung ist, wie hast du dir diese Stimmen erklärt, woher die kommen? Ich dachte von den Drogen. Ach so. Ich wollte das natürlich nicht wahrhaben. Am Anfang fand ich das noch lustig, weil da war jemand bei, der hat sich mit mir unterhalten. Mhm. Ich habe was gedacht oder gesagt und der hat mir dann geantwortet. Du kann natürlich es sein, oder vielleicht ist es sogar höchstwahrscheinlich, dass durch deinen Drogenkonsum, wenn du sagst, du hast dein ganzes Leben lang Drogen genommen, dass die Psychose dadurch ausgelöst wurde. Das kann natürlich sein. Ja, aber es ist keine drogeninduzierte Psychose. Okay, das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ja, dass eine drogeninduzierte Psychose ist, wenn man Drogen nimmt und die dann kurz danach aufhört. Und das habe ich beim Kiffen nicht. Also ich kiffe nur noch. Und wenn ich kiffe, ist das mit den Stimmen ertragbarer. Wobei mich das jetzt erschreckt. Du hast eine schwere psychische Erkrankung, psychiatrische Erkrankung und kiffst dazu. Ja. Wissen das deine Ärzte? Ja, habe ich denen gesagt, die finden das auch nicht gut. Die haben jetzt meine Dosis erhöht. Du nimmst Medikamente ein? Ja, Fluranxol. Täglich und regelmäßig? Depotspritzen alle 2 Wochen. So, und dann kann ich mir vorstellen, der ganze Körper ist ein Chemiecocktail. Ja. Das ist natürlich, wenn du dir dann eine Droge reinpfeifst, die ganze Chemie durcheinander gerät und die Drogen und die Medikamente vielleicht gar nicht so wirken, wie sie wirken sollten. Das haben die nicht gesagt. Die Sorge habe ich aber jetzt auch als Laie. Ja, ja. Ich weiß. Warum machst du das denn mit dem Rauchen? Wie bitte? Ja, warum rauchst du denn noch weiter Drogen? Ja, weiß ich nicht, weil mir irgendwas fehlt wahrscheinlich. Wie hat sich denn die Psychose in der letzten Zeit entwickelt? Ist es schlimmer geworden? Ist es besser geworden? Ja, es ist so schlimm, dass ich echt nur noch eine Stunde am Tag arbeiten gehen kann. Was arbeitest du? Ich putze im Bistro. Ja, das geht nur eine Stunde? Eine Stunde, da kriege ich 5 €. Das ist in der Betreuung. Also es ist auch kein normaler Arbeitsmarkt, da würde ich überhaupt gar nichts finden. Und warum kannst du nur eine Stunde arbeiten? Ich könnte auch ein bisschen mehr, aber ich traue mir das im Moment nicht so richtig zu. Was würde dann passieren, wenn du dich überanstrengst? Ich würde einen Heulkrampf kriegen wegen den Stimmen. Jetzt, ich habe dich am Anfang gefragt, was ist eine Psychose? Hast du das sehr gut erklärt? Also ich höre Stimmen. Gibt es sonst noch andere Anzeichen für eine Psychose, die eine Psychose ausmachen, außer Stimmen? Unruhezustände, nicht schlafen können. Ja. Sind diese Stimmen absolut immer da? Die sind immer da. Sobald ich, wenn ich einschlafe, sind die unter meinem Kissen. Wenn ich aufwache, reden die wieder. Ich liebe dich, liebst du Shen? Ich liebe dich, wer ist für sie bestimmt? Und das geht den ganzen Tag so. Hörst du die gerade jetzt, während wir reden, irgendwie auch? Jetzt sind sie ruhig. Jetzt sind sie ruhig. Als ich eben auch angerufen wurde, hat der eine auch gesagt, so, jetzt redet sie darüber. Und mittlerweile denke ich, vielleicht gibt's ja sowas wie Geister. Ja, aber... Untote oder irgendwie. Die sagen ja auch, die kommen von einer anderen Welt. Hört sich auch total bekloppt an. Die haben gesagt, die haben meine ganzen Sachen, haben sie geklaut. Ich komme aus einem guten Elternhaus und werde halt auch ein bisschen gesponsert von meiner Familie, habe gute Klamotten und Schmuck und weiß ich nicht was. Und die haben gesagt, die haben meine ganzen Klamotten durch Formwandler ausgetauscht. Deswegen habe ich auch meine Sachen kaputt gemacht. Aber es ist ja nun nachweislich ein Krankheits-, auch in der Medizin ein sehr klar und gut um- und beschriebenes Krankheitsbild, was du da hast. Ja. Ist auch traurig. Ja, da würde ich mich nicht flüchten in irgendwelche Vorstellungen, das sind Stimmen aus dem Jenseits. Das passiert alles in dir. Ja. Und ich kann wirklich nur an dich appellieren, aufgrund meines geringen Wissens über diese Erkrankung auf jeden Fall die Rauschmittel rauszulassen und dich ausgesprochen nur auf deine Medikamente zu konzentrieren. Ja. Sonst habe ich die Sorge, dass es noch schlimmer wird. Ja. Warst du denn schon mal in einer Klinik? Ja, schon öfters. Wie lange warst du da? 3 Monate. Am Stück. Wie war das für dich in der Klinik? Na, ich hatte vor 6 Jahren lange schwarze Haare bis zum Po. 55, 60 Kilo. Und als das anfing, habe ich mir die Haare blondiert und rumgeschnitten, rasiert. Und zum Schluss hatte ich mir eine Glatze rasiert und bin in eine Klinik gegangen. Das war ganz krass. Wie empfindest du denn dein Leben zurzeit? Traurig. Weil ich auch so viel zugenommen habe, ne? Wie viel wiegst du denn jetzt? 100 Kilo. Ja, das ist viel von dem, was vorher war. Ja, ist sehr viel. Woran liegt das genau? An den Medikamenten? Ja, die haben bei mir ausprobiert. Die haben mich in eine Klinik geschickt. Oh, Entschuldigung. Das ist ein bisschen anstrengend, glaube ich auch, ne? So ein Gespräch. Ja. Alexander, deswegen mache ich jetzt folgenden Vorschlag. Ich will dich, weiß Gott, nicht überanstrengen. Ich habe eine tolle Psychologin, die auch in der Psychiatrie schon gearbeitet hat und in der Psychiatrie arbeitet. Ja. Die habe ich heute Nacht hier. Die kennt sich mit dem Krankheitsbild sehr gut aus. Bitte sprich doch mit ihr jetzt noch ein paar Worte. Ich glaube, dass sie dich sehr gut noch leiten und lotsen kann, wie du dich weiter verhalten sollst. Ja. Ja, machst du das? Mache ich. Das finde ich gut. Dann leg du doch bitte auf und die Psychologin heißt Magdalena und die ruft dich in den nächsten Minuten oder in 10 Minuten an. Okay, und kannst du mir vielleicht ein Autogramm schicken? Ja, dann sagst du der Magdalena deine Anschrift. Okay. Alexandra, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. So. 19 Jahre alt. Max. Hallo. Max schweigt. Hallo Max? Nee, da ist die Leitung über tot. Nochmal der Versuch. Hallo Max. Hallo. Ja, hallo. Da bist du. Ach, okay. Ich habe dich nicht gehört. Oh. Aber jetzt höre ich dich. Das ist gut. Du bist 19 Jahre alt? Ja, ich bin 19 Jahre alt. Max, weswegen hast du angerufen? Ja, und zwar habe ich folgendes Problem. Ich bin vor 3 Jahren aus Stuttgart nach Duisburg gezogen. Ja. Und habe dann einen neuen Freundeskreis kennengelernt. Ja. Und der bestand halt aus vielen Ausländern. Und dann habe ich mich vor 2 Jahren entschieden, zum Islam zu konvertieren. Ach. Und nur habe ich das Problem jetzt, dass meine Mutter akzeptiert das zwar, aber ich habe sehr große Schwierigkeiten mit meinem Vater. Mhm. Bevor du mir darüber erzählst, musst du mir, da bin ich sehr interessiert, mir das erklären, wie du dazu gekommen bist, zum Islam zu konvertieren. Du warst du früher gläubiger Christ? Ich war kein gläubiger Christ. Nur christlich so erzogen, wie wir alle irgendwie. Genau. Ja. Also auch kein gläubiger Mensch so im Besonderen? Nee, eigentlich nicht gewesen. Ja? Ja. Warum dann zum Islam? Ach, warum zum Islam? Und zwar hat es damit angefangen, dass ich halt neugierig war und meine Freunde gefragt habe, wieso dürft ihr kein Schweinefleisch essen? Mhm. Und wieso trägt ihr Kopftuch? Und ich habe halt immer, ich war neugierig. Mhm. Ich war neugierig und habe dann halt vieles erfahren. Mhm. Und habe dann auch nochmal recherchiert und alles andere. Und dann bin ich halt zum Entschluss gekommen vor 2 Jahren, dass der Glaube für mich eigentlich sehr interessant klingt. Nun ist das ja ein großer Entschluss, finde ich. Kannst du mir erklären, was dich am meisten fasziniert und überzeugt hat am Islam, dass du sagst, ich trete dazu über? Ja, überzeugt hat mich das in dem Sinne, dass Moslems für mich bessere Menschen sind. Wie kann man das sagen? Ich finde, die Moslems sind herzlicher. Also bei uns wird viel an andere Leute gedacht. Mhm. Es geht nicht um dich selber nur, es geht auch um andere Leute. Und die Strenge des Glaubens fasziniert mich halt auch. Das ist ja genau das, was viele abschreckt. Ja, aber ich finde, ein Glaube braucht diese Strenge. Sag mal ein Beispiel der Strenge, was dir gut gefällt, wo du dich gerne unterordnest. Ein Beispiel, zum Beispiel mit dem Schweinefleisch essen. Gut, das ist so eine Regel. Das ist eine Regel, ja, aber das ist, oder ja. Mit dem 5-mal am Tag beten. Mhm. Was überzeugt dich daran, dass man kein Schweinefleisch essen darf, aber Rindfleisch? Ja, weil Schweinefleisch erstens für uns dreckiges Fleisch ist. Warum ist das so? Das kommt noch von früher. Also mittlerweile ist das ja wahrscheinlich nicht mehr so, aber es kommt noch von früher. Ja. Dass Schweinefleisch halt schnell verdorben ist. Ja. Da, wo die Menschen früher keinen Kühlschrank zum Beispiel hatten. Und Schweine, man sagt ja oft, du lebst ja wie ein Schweinestall. Mhm. Schweine leben halt in einer dreckigen Umgebung. Naja, Hühner auch. Sind auch Kannibalen. Ja. Deswegen, also. Okay, also. Das akzeptierst du so und das findest du gut, dass es diese Regel gibt, kein Schweinefleisch. Genau. 5-mal beten, das ist eine Regel. Gibt's noch eine strenge Regel, von der du sagst, super, das ist für mich genau das Richtige? Ja, eine strenge Regel ist einfach, du bist Moslem, sei Moslem. Also jetzt nicht, ich sag mal, ich kenne viele christliche Freunde jetzt von mir, die halt ihren Glauben haben, die sagen, ich bin Christ. Hm. Aber was tust du denn für deinen Glauben? Gar nichts. Hm. Was tust du denn für deinen Glauben? Und mein Glauben, ich bete 5-mal am Tag. Mhm. Ich halte die Regeln ein. Das machen wir. Also ich muss selber sagen, ich bin jetzt auch kein extremer Moslem. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der draußen rumlaufen muss und schreien muss. Ich bin Moslem. Ich mache euch das und das kaputt. Ich fliege in 2 Türme rein. Nee, so einer bin ich ja nicht. Aber Max, das gibt es natürlich bei Christen oder bei Buddhisten genauso, dass Leute sich an klare Regeln halten und auch so und so viel mal beten und sich ihrem Gott sehr zuwenden. Das findest du ja in allen Religionen bei tief überzeugten Menschen. Ja, aber ich finde, im Islam kommt es von mehr Menschen. Kommt es von mehr Menschen? Ja, weil und zwar wird das im Christentum, ich kenne ganz also persönlich kenne ich keinen, der richtig streng christlich ist. Oh, ich eine ganze Menge. Ja, dann. Und auch. Ja, ich habe einen anderen Freundeskreis als du wahrscheinlich. Ja, ja, Und auch sehr sympathische Leute. Die sind auch keine Fanatiker, sondern das sind Menschen, denen also ich das... meine Freunde haben das auch alle akzeptiert, dass ich konvertiert bin. Weißt du, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich hatte dich gefragt, was dich so überzeugt, dass du sagst, die strengen Regeln. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, dass du etwas Positives sagst. Die Liebesvorstellung im Islam und die Menschenfreundlichkeit im Islam oder dergleichen. Sowas hätte ich jetzt eigentlich erwartet. Wenn man einen Christ fragt, würde der sagen, die Bergpredigt. Oder das Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. So etwas hatte ich jetzt eigentlich gedacht. Ja, ich habe ja gesagt, die Liebe zu den Menschen ist einfach ganz anders. Mhm. So, die Menschen untereinander. Was sagst du zum Kopftuch? Ja, zum Kopftuch sage ich das. Also ich finde das Kopftuch an sich nicht schlimm. Ich würde meine Frau selber die Entscheidung lassen, trägst du das Kopftuch, möchtest du oder nicht. Ja. Also ich würde keinen dazu zwingen. Mhm. Gut, das ist eine gute Einstellung. Wenn die Frau das selbst entscheiden soll, ist das ja auch, finde ich, völlig in Ordnung. Mhm. Nun passieren ja im Namen des Islam, traurigerweise, sehr viele schlimme Sachen auf der Welt. Genau. Und es gibt viele radikale Menschen in diesem Glauben. Ja. Wie siehst du das denn? Wie bewertest du das? Ja, genau das sehe ich als, wer sowas tut oder macht, ist für mich kein Moslem. Mhm. Weil wir, im Koran steht halt, du sollst keinem schaden oder keinem wehtun. Mhm. Und genau das tun diese Leute, finde ich, meiner Meinung nach. Und zwar reden sie von dem Krieg, dem Dschihad. Mhm. Und ich finde das auf jeden Fall sinnlos, was da gemacht wird. Ich bin eng befreundet mit einem sehr gläubigen Moslem. Und der sagt mir das Ähnliche, was du gerade gesagt hast. Der sagt, er schämt sich immer extrem für diese Leute, weil diese Leute seinen Glauben und seine Glaubensrichtung diskreditieren und beschmutzen. Also ich meine, das sieht ja jeder. Man wird gesagt, man wird hier abgestempelt als Terrorist direkt. Mhm. Du bist das, du hast das gemacht. Nee, also ich finde, die Leute, die das machen, sind auf jeden Fall für mich keine Moslems, ganz ehrlich gesagt. Was denkst du denn als Moslem über Menschen, die nicht gläubig sind? Also ich denke so darüber, dass diese Menschen sind das für sich überlassen, ob sie das möchten oder nicht. Mhm. Wenn ein Mensch nicht möchte, einen Glauben zu tragen, dann ist mir das im Grunde genommen ganz egal. Ich bin nicht sauer auf die Menschen, ich würde den Menschen trotzdem behandeln wie ein Mensch. Mhm. Wer ist der wertvollere Mensch, der gläubige Moslem oder der Nichtgläubige? Der wertvollste Mensch ist der gläubige Moslem. Das ist der wertvollste Mensch? Ja, für mich schon. Das ist natürlich eine krasse Wertung. Als Menschenfreund müsste man doch sagen, jeder Mensch ist gleichwertig. Mensch ist gleichwertig, aber ich finde, die Leute sind einfach herzlicher. Mhm. Wertvoll sind alle Menschen für mich. Alle Menschen, alle Lebewesen, alle. Mhm. Nur, ich habe mal angerufen jetzt wegen dem Problem, dass mein Vater... Genau, lass uns mal darauf kommen, auf deinen Vater. Also deine Mutter, sagst du, die hat das einigermaßen akzeptiert? Ja, meine Mutter findet das eigentlich gar nicht schlimm. Da war gar keine Störung denn, nicht so schlimm. Okay, ja, meine Mutter findet das nicht schlimm. Ja. Nur muss sie, also ich finde, sie ist auf der Seite von meinem Vater, weil sie es muss. Mhm. Was sagt der Vater denn konkret? Ja, also das war vor 2 Jahren, bin ich konvertiert und seitdem, ich wollte es meinen Eltern ja sagen. Ich habe es meinem Vater gesagt und seitdem gab es den größten Krieg bei uns zu Hause. Mhm. Ich sei ja kein Mensch, ich wäre nur ein Terrorist. Mhm. Und wieso ich mich zu denen hinzufühle und dies und das. Und weißt du, was schlimm ist? Genau so eine Geschichte habe ich umgekehrt neulich gehört, wo ein junger Moslem zum Christentum konvertiert ist, der Krieg mit seiner Familie seitdem hat. Und du hast es umgekehrt genauso. Ja. Und das ist genau der falsche Weg. So dürfen wir alle nicht miteinander leben. Ja, das ist das. Und ich finde, dein Vater, auch wenn es nicht seine Auffassung ist, du bist sein Sohn. Und wenn du, wenn das deine tiefe, ehrliche Überzeugung ist, muss er das akzeptieren. So wie ein muslimischer Vater auch akzeptieren muss, wenn sein Sohn Christ wird. Genau. Letztendlich ziehen alle doch an einem Strang. Und der Strang heißt Liebe zu den Menschen. Ja. Diskutierst du mit deinem Vater darüber? Mittlerweile seit einem Jahr gar nicht mehr. Ich wohne seit einem Jahr jetzt bei einem Freund. ich habe Sie verstanden. Seit einem Jahr bist du? Seit einem Jahr bin ich ausgezogen, wohne jetzt bei einem Freund. Ja, und es gibt gar keinen Kontakt mit deinem Vater? Zu meinem Vater jetzt gar nicht mehr, seit einem Jahr auch. Und zu meiner Mutter halt ab und zu, ne? Das ist traurig. Ja. Hast du Geschwister? Ich habe keine Geschwister mehr. Wie willst du jetzt weiter vorgehen? Wie willst du dich weiter verhalten? Ja, also für mich ist das wichtig, dass ich den Segen meines Vaters habe. Weil ich möchte nicht, dass mein Vater sauer auf mich ist. Ich habe ihn damals schon versucht, die Religion auch näher zu bringen, damit er versteht, warum ich persönlich zur Religion gewechselt bin. Und mein Vater hat nichts akzeptiert, der lässt auch nicht mit sich reden. Okay, du darfst natürlich nicht den Fehler machen, indem du ihn missionieren willst. Nee, ja. Ne? Das darfst du nicht machen. Da musst du respektvoll sein und sagen, okay, es ist nicht sein Ding. Aber er muss so viel Respekt vor dir haben, dass er sagt, okay, es ist nicht meine Welt, aber ich akzeptiere die Welt meines Sohnes. Okay. Ich würde an der Stelle, wenn die Fronten jetzt so verhärtet sind, vielleicht erstmal ein bisschen sich die Sache noch beruhigen lassen. Und dann schreib ihm doch mal ganz althergebracht einen langen Brief und erklär dich darin nochmal ausführlich. Okay, ja, weil mein Problem ist nämlich, ich weiß nicht, wie ich jetzt nochmal auf ihn zugehen soll. So würde ich es machen. Und diesen Brief würde ich lange immer wieder liegen lassen und mir den genau durchlesen. Nicht schreiben und sofort wegschicken, sondern nochmal lesen und formulier keine Vorwürfe da rein, sondern schreib in den Brief deine Beweggründe und dass es für dich das bessere und das glücklichere Leben ist. Ja. Und das schick ihm. Und dann muss er eigentlich als liebender Vater, muss er irgendwann auf dich zukommen. Wenn er das nicht tut, dann ist es traurig und dann kannst du nichts weitermachen. Ja, das Problem ist halt einfach nur, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt, mein Vater kifft einfach den ganzen Tag. Also ich finde, mein Vater hat für mich persönlich kann man nicht mit ihm reden. Weil ich mir denke, der versteht eh nicht, was ich ihm sagen will. Okay, Max, dann mach das mal mit dem Brief. Vielleicht gibt es irgendwann eine klare Zeit und einen klaren Moment, wo er sich das dann mal durchlesen kann. Okay. Dann würde ich es mal versuchen, ja. Versuch es mal. Ich wünsche alles Gute. Und für deinen Weg, den du jetzt eingeschlagen hast, wünsche ich dir auch alles Gute, auf dass es der richtige Weg ist. Danke, Domian. Viel Glück, Max. Tschüss. Jo, ciao. Und hier ist Stefan. Stefan ist 30. Guten Morgen, Stefan. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Stefan. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass 2007, ja, wie soll ich das sagen, ist jemand zu Tode gekommen. Kannst du mal den Hörer ein bisschen anders halten? Das klingt so verblubbert. Moment. Jetzt besser? Etwas. 2007? Ja, mit dem Ton. Ja, 2007 ist jemand zu Tode gekommen und ich wurde damit reingezogen in eine Raubmordsache. In einer Raubmordsache ist jemand zu Tode gekommen? Richtig. Und da bist du mit reingezogen worden. Was ist denn da genau und konkret passiert? Na, ich hatte einen Bekannten gehabt, der hat mir einen Deal vorgeschlagen, dass Geld zu holen ist bei jemand. Und das ging um 500.000 Euro. Du solltest das Geld abholen? Nein, ich sollte bei der Sache mitmachen und ich werde daran beteiligt. Ach so. Ja. Was ging es denn da? Wie? Das ging um jemand, den sein Sohn war Junkie, heroinsüchtig. Und der hat groß damit rumgeprallt, dass sein Vater eine Kanzlei hat, eine Rechtsanwaltskanzlei. Und dass der Geld eben halt bei sich im Haus hat. Und dann sollte das Geld geraubt werden, oder wie? Ja, so sollte das Geld geraubt werden, genau. Ja. Man hat mich gefragt, ob ich mitmachen will. Ich habe Nein gesagt. Ja. Zu meinem Bekannten, ich sag, ich mach da nicht mit. Und ein paar Wochen später habe ich meinen Bekannten versucht, über die Telefonzelle aus Nachrichten zu schreiben, weil der mir Geld geschuldet hat. Und habe ihm Nachrichten auf sein Handy geschickt mit meinem Namen darunter. Aus der Telefonzelle, das geht ja nicht. Aus der Telefonzelle, doch, natürlich geht das. Natürlich kann man nach SMS aus der Telefonzelle. Geht das? Habe ich noch nie gemacht. Entschuldige, das wusste ich nicht. Ah, ja. Okay. Ja, bei uns geht das auf jeden Fall. Und auf jeden Fall habe ich ihn mit meinem Namen unten drunter, was ist mit meinem Geld, meinen Namen daneben halt geschrieben. Aber zu der Zeit hatte die Polizei schon das Handy von denen. Und hat natürlich meinen Namen geleakt. Und in dieser Zwischenzeit war dieser Raubüberfall schon, der hatte schon stattgefunden? Ja, Der hat schon stattgefunden, von dem ich aber nichts wusste. Von dem du nichts wusstest und wo du nicht mitgemacht hattest, weil du gesagt hast, ich will das nicht. Richtig. So, jetzt hat die Polizei, ist jetzt dir auf die Spur gekommen durch diese SMS. Wie ging es weiter? Durch diese SMS. Ja, das ging weiter, indem das nachts um 2:30 meine Türen aufflogen. Mhm. Weil, ja, SEK will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwas, auf jeden Fall vermummte Männer standen dann bei mir im Schlafzimmer. Ja. Haben mich und meine Frau hochgeschreckt. Und, haben mich mitgenommen. Und dann musste ich die Aussage machen. Ich wusste ja eigentlich gar nicht, worum es ging. Mhm. Bis ich dann erfahren habe, worum es ging. Dieser Raubüberfall ist der abgelaufen? Ja, die haben sich bei jemand, wenn ich das jetzt hier sage, dann fällt das schon wieder auf. Auf jeden Fall haben die jemand gefesselt und einen alten Mann und der hat nichts zu trinken gekriegt über 7 Tage. Über 7 Tage? Ist 7 Tage dann gefesselt da in der Wohnung sitzen geblieben? Richtig. Man hat das Geld geklaut, genommen? Ja, nein, das Geld, da sind die gar nicht rangekommen, wie ich das mitgekriegt habe, weil die keinen gefunden haben, der den Schlüssel in der Postbank, der so mutig war, in der Postbank reinzugehen, das Fach auszuräumen. Also ein Raubüberfall mit Todesfolge. Ja. Und da hatte die Polizei dich auf dem Kieker, dass du daran beteiligt eventuell sein könntest. Richtig, weil ich meinen Namen eben halt unter den Nachrichten geschrieben habe. Und wie ging es dann weiter? Ja, wie ging es dann weiter? Dann, weil ich ja eben halt da überhaupt gar nicht mehr klarkam, die erste Zeit mit Tod und dies und das, der Mensch ist gestorben. Ja, und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch 44 Monate Haft offen. Ja, Moment mal, sind die denn dann schnell überzeugt worden, dass du damit nichts zu tun hattest? Nein, überhaupt nicht, das ging über 3 Tage. Aber nach 3 Tagen haben sie dich dann freigelassen? Freigelassen auch nicht. Ich wurde erstmal in Urhaft geschickt. Wie lange warst du in Urhaft? Na, nicht lange, 4 Wochen. 4 Wochen, aber immerhin, 4 Wochen. Ja. Das heißt, es hat 4 Wochen gedauert, bis man geklärt hat, dass du damit nichts zu tun hast. Richtig. Ja. Ja, diese Täter, die kanntest du ja nun, die sind... Den einen, wo man sagt, dass er der Täter ist. Ich weiß, ich möchte jetzt auch nichts falsch sagen. Zu was ist der verurteilt worden damals? Der wurde verurteilt, ja. Ja, zu was? Zu 9,5 Jahren und der andere wurde zu 11 Jahren verurteilt. Mhm. 9,5 Jahre, na gut, dann ist er bald frei. Ja. In 2 Jahren. Der ist schon auf Therapie und hat mir auch schon Leute geschickt zu mir nach Hause. Auf meinen Geburtstag habe ich eine Party hier gehabt und dann klingelt das oder klopft das an der Tür und ich mache die Tür auf und dann kommen 2 Leute rein und da habe ich eine Bierbuddel auf den Kopf gekriegt. Und wie, Moment, der hat aus dem Knast heraus Leute beauftragt, zu dir zu gehen und dich zu bedrohen? Ja, oder wahrscheinlich Leute, die aus dem Knast früher rausgekommen sind, ja. Mit denen er gut klarkam und dann hat er gesagt, hier, besucht den mal. Ne? Warum? Was hat er davon, dich zu bedrohen? Ja, weil ich die Aussage gemacht habe, ist doch ganz klar. Ach so, das heißt, durch deine Aussage sind die dann eher gepackt worden? Oder gepackt Nein. worden? Weil ich die Aussage damals gemacht habe, ist er natürlich so, weil er verurteilt worden ist. Ne? Ich habe es akustisch nicht verstanden. Du hast die Aussage gemacht, dass? Ja, ich habe die Aussage gemacht und er ist natürlich sauer darüber, dass ich die Aussage gemacht ja, habe. Ja, und durch deine Aussage war es dann noch klarer, dass er der Täter ist, oder wie? So ist es. So ist es. Ah, jetzt verstehe ich's. Und jetzt hat der Hass auf dich. Ja. Mhm. Und nun hatte ich letztes Jahr meine Geburtstagsparty war, hatte ich dann 2 Typen vor der Tür, die sind reingekommen. Und ein Späher noch vorher, der ist noch vorher zu einer Party gekommen, der hat erstmal ausgeguckt, wie viele Leute bei mir sind und sowas. Das heißt, du hast richtig Angst, wenn der nun wirklich bald dann entlassen wird, was dir dann droht? Angst so gesehen habe ich nicht. Ich habe einfach nur das Gefühl, ich kann meine Frau nicht beschützen. Ne? Ich habe jetzt eine Freundin, mit der ich zusammen wohne. Mhm. Und was mir passiert, ist mir eigentlich egal. Mhm. Was heißt egal nicht, aber... Aber die Familie, ja, also die Frau, die Freundin, das verstehe ich. Stefan, die Sendung ist jetzt gleich vorbei. Wir überlegen mal, was wir dir noch an Ratschlägen geben könnten. Ich habe da so eine Idee. Deshalb bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Okay? Alles klar, danke so. Dann bis gleich. Tschüss. Ciao. So, mein Lieben, das war's für heute und ja, für unsere Staffel jetzt bis zur Sommerpause. In der Technik heute Patricia Unger. Wir gehen jetzt in unsere Sommerpause. Die geht bis zum 30. August und wir sind wieder da in der Nacht vom 2. auf 3. September. Ich wünsche euch eine sehr schöne Sommerzeit. Alles Gute und freue mich dann sehr auf das Wiedersehen und Wiederhören in der Nacht vom 2. auf 3. September. Bis dahin, alles Liebe, alles Gute. Tschüss.